marschieren. Kriegt frischen Lied ein Marsch durch die Stadt. Öffnen Fenster und Türen. Immer wenn Soldaten singen, freuen sich die Mägdelein. Wenn wir durch die Straßen ziehen, sind wir stolz, Soldaten zu sein. Immer wenn Soldaten singen, freuen sich die Mägdelein. Und es möchte jede gar so gern ein Soldatenliedchen sein. Und es möchte jeder Gast.